Mit wem darf ich Fotos schießen? Darf ich darauf in den USA wetten? Und entwickelt sich Bayern vom Freistaat zum Spy-Staat? Ich denke mal, ihr habt es letzte Woche alle mehr oder weniger in den sozialen Medien mitbekommen. Der Gündogan und der Özil haben gemeinsam ein Foto mit Erdogan geschossen. Und das war in bestimmten Kreisen ein äußerst ernstzunehmender Skandal. Denn diese Fotos können ja dazu genutzt werden, um Propaganda für Erdogan zu machen. Und insofern kann ich das schon auch ein bisschen nachvollziehen. Allerdings ist das Ganze meiner Meinung nach ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Denn immerhin sind die beiden ja also Fußballer und die sind es mehr oder weniger gewohnt, mit Politikern Fotos zu schießen und dabei auch zu lächeln und quasi mehr oder weniger auch gute Miene zum bösen Spiel zu machen, auch wenn die darauf zum Beispiel unter Umständen gar keine Lust haben. Investigativ habe ich dann zum Beispiel mal nachgeforscht und festgestellt, dass es ja auch Fotos gibt von Özil und Angela Merkel. Die stand da sogar in der Umkleidekabine vor dem oberkörperfreien Özil. Und gut, man kann jetzt nicht Angela Merkel und Erdogan unbedingt auf eine Stufe setzen, aber es ist insofern schon vergleichbar, als dass beide Fotos dafür genutzt werden könnten, um quasi für die Politik dieses Politikers zu werben. Es war jetzt zwar so, dass Gündogan, glaube ich, sogar gesagt hat oder ein Trikot unterschrieben hat, wo drauf steht Best President Ever, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und das natürlich schon eher so ein fragwürdiges politisches Statement, wo man sich denken könnte, Erdogan, Best President Ever. Ich weiß nicht, dem stehe ich eher kritisch gegenüber. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nun mal so, dass das beides Fußballspieler sind und deren politische Einstellung im Zweifelsfall zumindest für mich nicht dafür entscheidend ist, ob sie jetzt zum Beispiel für die deutsche Nationalmannschaft spielen sollten oder nicht. Aber haben sie nicht sowieso als so populäre Sportler eine gewisse Vorbildfunktion, der sie dann fahrlässigerweise nicht nachkommen, wenn sie sich mit so einem Politiker ablichten lassen? So könnte man auf jeden Fall argumentieren, aber man kann auch sagen, dass die beiden halt wirklich nur Fußballer sind und nicht den ganzen Tag sich ihrer Außenwirkung, Hashtag Außenwahrnehmung, bewusst sein müssen, sondern unter Umständen halt auch sowas machen können. Und vor ein paar Tagen haben die es zum Beispiel auch mit dem Bundespräsidenten von uns getroffen. Und wie gesagt, das ist alles deren Alltagsgeschäft und gehört eben nicht auf diese Art verurteilt, wie es in den letzten Wochen geschehen ist. Und dann habe ich gehört, dass die beiden mitkommen dürfen, aber ein guter deutscher Junge, bei dem wird halt überlegt. Ich weiß nicht, um wen es da genau ging, Toni Kroos oder so, ich weiß nicht genau. Ich kenne mich da auch fachlich ein bisschen zu wenig aus, aber ich verstehe nicht, warum das so ein bisschen gegeneinander aufgewiegt wird, deren Herkunft, wenn es wirklich halt nur darum geht, bei diesem Turnier den Titel zu gewinnen und dann wirklich dieser sportliche Aspekt, ich sag das nochmal, im Mittelpunkt stehen sollte. Ein bisschen witzig fand ich es auf jeden Fall, dass sich sogar der Deutsche Fußballbund da so ein bisschen aufgeregt hat und echauffiert hat, als hätten die jetzt sonderlich strikte moralische Grundwerte. Was ist das? Das ist ja wohl ein bisschen verwerflicher, als wenn zwei Spieler ein Foto mit einem Präsidenten schicken. Du hast Cheaten statt Schießen gesagt. Ich habe Cheaten statt Schießen gesagt? Oder Schicken oder so. Schießen. Dann sag ich jetzt nochmal Schießen und das cutten wir dann so rein. Schießen. Gut. Dann gab es noch so ein Thema, was ich am Rande mitbekommen habe. Und zwar war ich mir dessen ursprünglich eigentlich gar nicht so wirklich bewusst. Aber jetzt hat wohl der Supreme Court in den USA entschieden, dass da Sportwetten legal gemacht werden sollen. Und ich dachte mir, wäre schon immer so gewesen. Aber jetzt wundert mich auch nicht mehr, dass die in irgendwelchen Filmen immer zu irgendwelchen Buchmachern gerannt sind, um da irgendwie illegal Wetten abzuschließen. Sondern ab sofort kann das alles legal gemacht werden. Und ich dachte, eigentlich ist das ja nur so voll der logische Schritt. Und ich dachte mir auch, im Prinzip gelten da voll die gleichen Argumente, wie zum Beispiel für eine Drogenliberalisierung. Alter, ich hab voll den Knoten in der Zunge. Drogenliberalisierung. Richtig Fluren rübergebracht. Fail. Zum Beispiel, dass der Staat das halt lieber kontrolliert, anstatt irgendwelchen organisierten Verbrechergruppen das zu überlassen, wie es wahrscheinlich bei Buchmachern auch der Fall ist. Und der Staat kann da ja auch dran verdienen. Und eigentlich dachte ich mir, warum haben die das nicht längst gemacht? Ist doch voll das gute Geschäftsmodell, spült wahrscheinlich irgendwie Geld in die Kassen und bisher war es wohl angeblich nur in Nevada erlaubt. Und jetzt überall. Als Gegenargument hätte man ja zum Beispiel bringen können, dass Leute glücksspielabhängig werden und dann Hauf und Hof verspielen, alles aus dem Fenster hauen. Aber dann wäre es ja auch so, dass man in diesem Zusammenhang Leute bestraft, die das wirklich nur freizeitmäßig machen, irgendwie im Jahr ein paar hundert Dollar oder so verspielen oder verwetten in diesem Fall. Wo ist jetzt der Rant-Aspekt? Wie, wo ist der Rant-Aspekt? Hä? So, neues Thema, das Polizeigesetz in Bayern, das hat auf jeden Fall auch hohe Wellen geschlagen. Vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Ich habe mich ein bisschen reingelesen, aber ich bin jetzt natürlich auch kein Experte. Ich habe da einiges gehört, was mehr oder weniger nicht ganz der Wahrheit entspricht. Zum Beispiel, dass normale Straßenpolizisten angeblich Handgranaten tragen dürfen oder irgendwas in die Richtung. Soweit ich das weiß, ist das auf jeden Fall nicht so und nur die zwei Spezialkommandos in Nürnberg und München dürfen Handgranaten einsetzen und auch nur in besonderen Situationen. Aber was auf jeden Fall relativ kritisch ist, was kritisiert wird und was ich auch kritisch sehe, ist, dass es eine relativ schwammige Begriffsgebung gibt, nämlich die der drohenden Gefahr. Bisher war der Begriff der konkreten Gefahr aktuell, wenn man irgendwo eingreifen musste als Polizist. Und jetzt wurde das halt durch drohende Gefahr ersetzt. Und das ist so ein bisschen so ein vager Begriff, weil man nicht genau weiß und es nicht genau definiert ist, was jetzt diese drohende Gefahr ist und was nicht. Und das auf jeden Fall eine Anzahl von Präventivmaßnahmen begünstigt. Was heißt, ich muss noch gar nicht unbedingt irgendwas gemacht haben und dann ist drohende Gefahr und dann können Polizisten mich quasi festnehmen. Und dieser Festnahmezeitraum zur, glaube ich, Präventivhaft ist, glaube ich, der Begriff, der da benutzt wird. Der wurde auch verlängert. Was heißt, Polizisten dürfen mich jetzt, glaube ich, sogar mehrere Monate festhalten, wenn drohende Gefahr droht und die davon ausgehen, dass ich was gemacht habe, obwohl ich halt im Prinzip noch gar nichts getan habe. Es ist in meinem Kopf so ein bisschen Minority Report-mäßig. Und unter diese Präventivmaßnahmen fällt zum Beispiel auch eine Einschränkung in das Postgeheimnis. Dieses Postgeheimnis, dann heißt das, die dürfen meine Post, und ich weiß nicht, ob das auch auf E-Mails bezogen ist, überwachen, einkassieren und kontrollieren. Angeblich ist es gegen Terrorismus oder auch um den steigenden Einfluss des Darknets zu bekämpfen. Wie das letztendlich im Alltag aussieht oder wie das genau umgesetzt wird und ob sich dadurch die Sicherheit der Bürger drastisch verbessert oder die Freiheit drastisch eingeschränkt wird, lässt sich halt erst in der Praxis wirklich sehen, wenn man sieht, wie oft zum Beispiel dieser Begriff der drohenden Gefahr tatsächlich verwendet wird, um Leute präventiv irgendwie festzunehmen oder irgendwelchen Ermittlungen zu unterziehen. Bei dieser Kritik an den vagen Begriffen musste ich so ein bisschen daran denken, was zum Beispiel mit Hate Speech gemacht wird, was auch natürlich so ein Begriff ist, wo niemand so richtig sich einig ist, was nun darunter fällt und was nicht und wo die Grenze zum gewissen Teil relativ arbiträr gezogen wird. Und das, wie ich schon öfter erwähnt habe, in meinen Augen keine gute Lage ist, um Gesetze konkret anzuwenden oder sich dann danach zu richten. Weil es halt immer so ein bisschen im Auge des Betrachters liegt und im Ermessen der einzelnen Beamten, wann sie jetzt was machen können und was nicht. Ich meine, zu einem gewissen Rahmen lässt sich das eh nie wirklich vermeiden. Aber wenn das jetzt noch immer weiter aufgeweicht wird, muss man halt irgendwie gucken, wo die Reise dann hingeht. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass sich da konkrete Begriffe durchsetzen und nicht schwammige Formulierungen wie zum Beispiel drohende Gefahr. Was auch noch eine Neuerung ist, dass die Polizisten Bodycams tragen. Die nehmen dann permanent auf, aber die Aufnahmen werden immer wieder überschrieben. Und was ich relativ lustig finde oder nicht ganz verstanden habe, ist, dass die Aufnahme halt nur gespeichert wird, wenn der Polizist die quasi einschaltet. Also sind die quasi dazu da, um die Polizisten davor zu schützen, wahrscheinlich bei Demonstrationen, dass sie dann nicht eine Anzeige wegen Körperverletzung oder so kriegen, so, wenn sie dann diese Aufnahmen von den Bodycams zeigen und sagen, ja, hier, nee, ich habe mich korrekt verhalten. Ich fände es irgendwie ein bisschen besser, wenn die bei den Einsätzen so oder so aufzeichnen würden, damit auch klar ist, dass die Polizisten halt selber an ihre eigenen Regeln halten und nicht nur dann die Polizisten davor geschützt sind, sondern im Zweifelsfall halt auch die Zivilisten, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Sind Polizisten Zivilisten? Nee. Was gab's denn noch? Da war so eine Adelshochzeit, die interessiert mich so richtig gar nicht. Und ich dachte, ich muss KuchenTV ein paar Thoughts and Prayers schicken, weil sein Kanal gestrikt worden ist. Aber das hat sich heute scheinbar schon wieder alles in Luft aufgelöst. Deswegen Gratulation dafür an dich, KuchenTV. Ich hoffe, mir bleibt sowas auch in Zukunft erspart. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Woche. Wir sehen uns im nächsten Livestream. Bald gibt's bestimmt auch wieder ein richtiges Video. Aber bis dahin, bleibt logisch. Ah, ich muss noch Schilder hochhalten. Ich hätte es fast vergessen, aber ich habe zwei neue Patrons diesen Monat dazugekommen. Erstmal ist das einmal der Some Sort of Milu. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig aufgesprochen. Willkommen an Bord. Es ist Born to Suffer mit einem V statt einem U. Dir auch Dankeschön für deine Unterstützung. Ist auf jeden Fall gern gesehen. Wir sehen uns auch. Macht's gut, Leute. Bis dann.